Ende, es verliert sich folgende Spur. Im Weltendgetöse, eine Spezies wird ständig stark dezimiert. Entkriegen sich die Artenvielfalt stets verliert. Ein Netzwerk aus antimenschlichen Horden ist dem Mensch schon längst überdrüssig geworden. Sie zünden überall ihre kleinen Feuer, um auf den Weltenbrand letztlich zuzusteuern. Volksgemeinschaft ist ein großes stilles Ziel. Doch die Menschheit in Gesamtheit schon zerfiel. Die Völker ziehen im großen Kampf nicht an einem Strang, die Entscheidung fällt. Wende oder Untergang! Ganze Welt. Sie treibt die Gier nach Geld. Luft verpestet, das Essen geht manipuliert. Von unserer Krankheit der Konzern profitiert. Informiert jeden Menschen von ihrer Machenschaft. Das Wissen ist die Waffe, die es einst vollbracht. Von Osten bis nach Westen, von Norden bis nach Süden. Der Zusammenhalt der Völker kann sie besiegen.